ich auch du. Ich stehe nicht allein. Mit mir sind es noch viele Gefangene, Befreite, genauso jung wie du. Ich warte auf das Ende, möchte einfach leben. Falle auf die Erde, stehe wieder auf. Die Uhr läuft mir voran, es eilen die Sekunden. Und wenn ich es wollte, wäre alles aus. Ich bin der Mensch auf Zeit, allzeit bereit. Mein Herz schlägt im Takt mit der Unwissenheit. Ich bin der Mensch auf Zeit, allzeit bereit. Mein Ziel ist ein kleines Stück Sicherheit. Noch viele.